Gewiss zieht Otto nicht leichtfertig nach Italien, um sich die Kaiserkrone zu holen. Er hat nach der Fürstenverschwörung eine Neuordnung geschaffen, die als Abschluss und Sicherung nach der Erwerbung der Kaiserkrone drängt. Die Verwandtenpolitik hat sich nicht bewährt. Auch erwiesen sich die Herzogtümer als heikle Bestandteile des Reiches. Der König beginnt ein neues Herrschaftssystem, als er neue Männer einsetzen muss. Der Tod hat unter den Reichsfürsten in den Jahren zwischen 955 und 960 reiche Ernte gehalten. Konrad ist gefallen, seine Gemahlin Liutgard schon vorher gestorben, Liudolf nach Erfüllung eines ehrenvollen Auftrags in Italien 957 plötzlich dahingerafft. Der Erzbischof von Mainz ist tot, auch Trier und Köln sind frei geworden. Der König belässt die Herzogtümer, ja er vermehrt ihre Zahl, indem er Sachsen an Hermann Billung gibt. Aber er stärkt die Immunität der geistlichen Fürsten, verleiht ihnen Zoll-, Münz- und Marktrechte und stattet sie mit reichlich Land aus. Er hat an ihnen leistungsfähige Diener. Sie bleiben zuverlässig, da er sie ja einsetzt. Als Geistliche haben sie keine Möglichkeit, eine Dynastie zu bilden, können ihn also nicht entgleiten wie der höhere Adel aufgrund des Feudalsystems. Sie müssen immer zu dem Könige, ihrem Schützer, gegen die Übergriffe der mächtigen Laien halten. Otto setzt auf die Bischofsstühle erprobte Leute, womöglich Verwandte, denn trotz aller üblen Erfahrungen vertraut der König. Da ist der treffliche Bruno von Köln, sein Bruder, den er zum Herzog von Lothringen gemacht hat, dem er später die Oberaufsicht über die beiden Herzogtümer überträgt, die aus Lothringen 959 bildet. In Mainz setzt er seinen natürlichen Sohn Wilhelm ein, einen tüchtigen Kirchenfürsten, aber hartnäckig auf das Gedeihen seines Stiftes bedacht und darum den väterlichen Plänen auf ein Erzbistum Magdeburg lange entgegen. So auf die Reichskirche gestützt, die ihm bereitwillig Steuern zahlt, die für die Verbreitung von Gesittung und Bildung, für eine bessere Bestellung des Bodens im Nordosten auch für die Kolonisation segensvoll am Werke ist, geht der König 961 über die Alpen, sich die Kaiserkrone zu holen. Er bedarf ihrer, denn durch die Krönung hat er Rom und den Papst in seiner Hand. Dann ist der Machtkreis geschlossen, dann braucht er keine Herzogsfronde mehr zu fürchten. Allerdings sollte sich eines Tages aus der Kirche eine Expansivkraft entwickeln, die das so felsenfest erscheinende ottonische System zersprengte. Schon ist der Mann am Werke, jene Reform der Kirche in die Wege zu leiten, von der aus die großen Ansprüche sich eines Tages erhoben. Otto hat ihn, den Abt Maiolus von Cluny, durch die Vermittlung Adelheids selber kennengelernt, aber das liegt noch in weiter Ferne. Diesmal ruft der Papst selbst den König herbei. Der junge Johann der XII. Wird von Berengar bedrängt. Der Ludolfinger beruft einen Reichstag 961 nach Worms. Er lässt seinen noch jugendlichen Sohn Otto aus der Ehe mit Adelheid zum König wählen und auch gleich in Aachen krönen. Er bestellt also gleichsam sein Haus. Dann geht es über den Brenner. Berengar wird von seinen Anhängern verlassen. Der König feiert Weihnachten in Pavia, im Jänner zieht er nach Rom. Hier wird am 2. Februar 962 die schicksalvolle Krönung vollzogen. Der Kaiser hat bei diesem feierlichen Akte große Vorsicht vor römischer Hinterlist an den Tag gelegt. Er beauftragt seinen Schwertträger Answart, mit gezücktem Schwert hinter ihm zu stehen, nicht ins Gebet zu versinken, sondern seines Herrn zu warten. 11 Tage später muss der Gekrönte dem Papst seinen Dank zollen, indem er, einer vor der Krönung erfolgten Versprechung folgend, in dem Privilegium Ottonianum die päpstlichen Besitzrechte, das Erbe des heiligen Petrus und der wohlwollende Erweiterung der früheren Schenkung festlegt. Zugleich aber setzt der Kaiser auch seine Herrscherrechte fest. Obergerichtsbarkeit in Rom eilt jedes neu gewählten Papstes auf das Rechtsverhältnis zwischen Kaiser und Papst. Eine Synode erteilt dann dem Kaiser das Recht, das Erzbistum Magdeburg und das Bistum Merseburg zu errichten. Nach kurzem Aufenthalte in Rom zieht Otto aus, Berengar endgültig zu zwingen. Aber der Papst, enttäuscht über sein kräftiges Auftreten, ruft verräterisch Tod und Teufel gegen den Kaiser zu Hilfe. Die Araber in der Provence, die Byzantiner, Berengars Sohn Adalbert, vielleicht sogar die Ungarn. Als er Adalbert in die ewige Stadt eingelassen, bricht der Kaiser die begonnene Belagerung Berengars in Montefeltre ab und steht rasch zum zweiten Mal in der Stadt des Papstes. Der treubrüchige Johann flüchtet. Aber der Kaiser lässt ihn durch eine unter seinem Vorsitz tagende Synode als unwürdig absetzen. Ein getreuer Ottos wird als Leo VIII. Papst. Vor seinem Abzuge lässt der Sachse die Römer schwören, ohne seine und seines Sohnes Zustimmung keinen Papst zu wählen und zu weihen. Dann erobert er die Felsennester, in deren Berengar und seine Gemahlin Villa noch trotzen, Garda und Montefeltre. Die beiden werden nach Bamberg verbannt, wo dann Berengar schon 966 stirbt. Der Kaiser aber muss noch einmal nach Rom. Johann hat sich wieder in den Besitz der Stadt gesetzt, ist aber noch vor Ottos Erscheinen 964 wohl an den Folgen seiner Ausschweifungen gestorben. Durch Hunger bezwingt der Sachse das trotzende Rom. Sein Papst muss wieder anerkannt werden, den Trutzpapst Benedikt schickt er nach Hamburg. Auf dem Rückweg erleidet das deutsche Heer durch eine Seuche schwere Verluste. Der Kaiser mag herzlich froh gewesen sein, als er zu Beginn des Jahres 965 über den St. Bernhard wieder in das freundliche Deutschland zurückkehren konnte. Indes, schon im nächsten Jahre muss er wieder hinunter. Er bekommt richtig eine Vorstellung davon, was römische Eide wert sind. Mit den aufständischen Söhnen Berengars hat allerdings bereits der Herzog von Schwaben gründlich abgerechnet. Aber in Rom ist Leo gestorben und sein auf den Vorschlag des Kaisers gewählter Nachfolger ist vom römischen Adel gefangen genommen worden. Otto bricht im September 966 zum dritten Mal nach Rom auf. Auf diese Nachricht hin wird der Papst wieder freigelassen. Über die Rebellen bricht ein Strafgericht herein. Der Kaiser richtet dem Papst den Kirchenstaat ein, dieser genehmigt die kirchlichen Einrichtungen im eroberten Wendenland. Der bald 60-jährige Ludolfinger verwendet seine letzte Lebenszeit, um sein Kaisertum auszubauen und zu sichern. Erst geht alles reibungslos. Landulf von Benevent und Pandulf von Capua, die Langobardenfürsten, huldigen ihm. Ein Freundschaftsabkommen mit Byzanz scheint bevorzustehen. Otto aber will für seinen Thronerben Otto die Hand einer griechischen Prinzessin, damit seinem Kaisertum die volle Gleichberechtigung gesichert ist. Er lässt ihm zu Weihnachten 967 die Kaiserkrone aufs Haupt setzen. Als sich der Grieche sträubt, zieht der unermüdliche Kaiser nach Unteritalien. Der Sohn der sächsischen Heimat erscheint in Apulien und Kalabrien auf den Spuren eines Hannibal. Aber er vermag die festen Plätze des Landes nicht zu nehmen, es gibt Rückschläge und erst nach längerer Zeit kann der Kaiser den Kampf ehrenvoll beendigen und die erstrebte Sicherung für sein Werk in Gestalt der byzantinischen Prinzessin Theophano, der Nichte des Kaisers Johannes Zimisces, nach Hause bringen. Die beiden Herrscher bestätigen sich ihren Besitzstand. Otto verzichtet auf Apulien und Kalabrien. Die schöne und fein gebildete Theophano aber wird die Gemahlin Ottos des Zweiten. So hat der Sieger vom Lechfelde durch seine Entschlossenheit endlich im Jahre 972 die italienischen Dinge zu einem guten Ende gebracht. Die Hochzeit seines Sohnes in Rom wird dem großen Kaiser als der Höhepunkt seines Lebens erschienen sein.